kommen. Die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr ruhigen Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Hallo. Hallo. Ja, sagt mal ihr beiden, wann wart ihr zuletzt einmal in der Innenstadt? Am Mittwoch, wenn du es ganz genau wissen willst. Am Montag, als ich bei Antenne Düsseldorf meine Produktion abgeben musste. Aha, und jetzt mal ehrlich, ganz ehrlich. Wie gefällt euch eigentlich der neue Pavillon an der Johanneskirche, also da an der Berliner Allee? Also ich finde es gut, dass man die ehemalige Parkplatzfläche unterm Tausendfüßler bebaut hat. Allerdings gefällt mir die Farbe des Pavillons, ob nun bewusst oder unbewusst in rostbraun gehalten, überhaupt nicht. Die Fassade erinnert mich einfach nur an Schrott, weißt du? An Schrott. Schrott, ja. Alter. Und ich finde auch ein wenig mehr Grünzeug rund um den Pavillon hätte die Sache noch runder gemacht. Nichts gegen zusätzliche Radwege und Bürgersteige, aber ein bisschen vom Bambushain und vielleicht einige Palmen von Tina Giese hätten, Tita Giese, hätten den Platz sehr gut getan. Labonte hat eben immer was zu meckern. Nicht immer, ihr beiden Hübschen. Ich habe mich so sehr am Samstagabend über den Sieg von Fortuna gegen Nürnberg gefreut, einem sogenannten Traditionsclub. Ja, die Nürnberger waren sich ja so sicher, zum 5. Mal hintereinander in Düsseldorf gewinnen zu können. Aber so ist das nun mal eben mit den sogenannten Traditionsclubs. Wir hatten mal nach einem Urlaub eine Rückfahrt mit dem Taxi vom Flughafen zur Birkenstraße und der Taxifahrer kam aus Kaiserslautern. Was hat der von den Roten Teufeln geschwärmt? Eine Traditionsmannschaft eben. Im Gegensatz zu der Fortuna. Ich bin mir nicht so sicher, ob es heute einen ähnlichen Kommentar geben würde. Wobei ich mir aber sicher bin, ist, dass es jetzt die Musik gibt, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Allerdings heute haben wir einen uralten Sketch dabei. Da gab es vor circa 35, 40 Jahren im WDR immer tolle Sketche. Ich habe noch einen gefunden aus der Zeit, ist wirklich uralt und ihr entschuldigt bitte die, etwas schlechtere Qualität, aber das Ding hat's in sich. Wir wünschen euch viel Spaß. Genau, das bestimmt ich. Ja. We'll be right back. Turn into days and then seep into nightmares. Fins and feathers slowly make their way through the lawyer oiled waters. Excuses and royalties going down every second as finger pointing friends downplay their responsibilities, hoping for dividends and the way that Cupidity. Shoreline of our tolerance, drifting into immunity, used to not think we have a problem. un bon son de déjà. Il s'installe un printemps au parfum de souvenirs. Et le rire des enfants nous oblige à sourire devant les amours passés, ce qui ne passe pas. Que reste-t-il à espérer si ce n'est que l'hiver revient. Sie glauben ja gar nicht. Sie glauben ja gar nicht. Herr Professor Urbetorp. Ach, wie froh besonders. Ach, unser Institut ist. Sie heute. Hier zu haben. Professor Kepler lässt Sie übrigens auch recht herzlich grüßen. Ja, danke. Kommt er denn nicht zu meinem Vortrag? Bitte? Ob er nicht zu meinem Vortrag kommt? Nein, er liegt leider zurzeit mit einer Magengeschichte im Krankenhaus. Ah, ja, der gute Kevlar, ja. Ganz früher, da haben wir beide viel zusammen ausgeheckt. Wir waren zusammen Assistenten beim alten Meyerbeer. Ah, ja. Mein Gott, wenn ich an damals zurückdenke. Wie lange ist das jetzt schon her? Das war ja alles weit vor Ihrer Zeit, mein Lieber. Maus. Mein lieber Maus. Ja. Die Friedensforschung steckt ja da. Ich hab Sie nicht ganz verstanden. Ja, ich meinte, die Friedensforschung steckte ja damals noch in den Kinderschuhen. Ah ja. Und Sie, mein lieber Maus! Lieber Maus, ja. Sie haben also über meine Bücher promoviert? Ja, besonders über... Vorsicht, das ist rot! Ist das von mir? Ach so, nein, jetzt verstehe ich. Nein, ja. Jetzt. Ist es grün. Ja, danke. Mein Betrieb ist das ja hier... Ich muss mich erst richtig wieder an die Stadt gewöhnen. Oh, pardon. Da haben Sie in Ihrer Dissertation auch meine neueren Arbeiten, Herr Maus. Herr Maus! Ja? Herr Maus, wo sind Sie? Hier, hinten. Da kommen Sie, Herr Maus. Moment. Das ist ja schrecklich hier. Ja. Nein, dass Sie hier leben können. Entschuldigung, ich hab Sie nicht ganz... Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Ich wiederhole, fragte, ob Sie in Ihrer Dissertation auch meine neueren Publikationen berücksichtigt haben. Ja, soweit es ging. Den Schwerpunkt habe ich gelegt auf... Der Friede ist ein Kinderspiel! Aha, ja, und was ist mit der Friede? Ist so nah wie nie? Der kommt leider nur im Anhang vor. Ach ja. Der Erscheinungstermin des Buches deckte sich... mit der Drucklegung meiner Dissertation. Ach ja. Aber ich werde in meiner Habilitationsschrift ausführlich auf Der Friede ist so nah wie nie eingehen. Ach ja. Dann pass doch auf, du Arschloch! Fürchterlich. Peinlich, es ist peinlich. Wissen Sie, Um ehrlich zu sein, Herr Maus, ich halte ja mein Buch Zum Frieden sind es nur zwei Schritt. Ja. Sie kennen es? Ja, natürlich, hören Sie mal. Sie kennen es. Aber also dieses Buch halte ich in aller Bescheidenheit für ein reifstes Werk. Ich werde heute Nachmittag in meinem Vortrag auch darauf den Schwerpunkt legen. Ja, sehr gut, die sehr Kritik gut. hat die Arbeit ja auch durchweg positiv gewürdigt. Zu Recht, muss ich sagen. Übrigens, Professor Meyerbeer hat auch einen begeisterten Artikel über ihr Buch geschrieben. Und überhaupt, Ihre Friedensformel wird allgemein als wirklich genial bezeichnet. Das musste selbst Kissinger zugeben. Ich bin sicher, wenn die außenpolitischen internationalen Beziehungen in Zukunft konsequent nach meiner Formel Platzwalwitz und Rosinus Alpha durchgeführt werden, versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Bitte? Was sagten Sie? Ich kann Sie nicht verstehen. Ah ja, ich sagte. Bitte? Wenn die internationalen Beziehungen konsequent nach der Formel Pax mal Fix durch Groß plus Alpha durchgeführt werden, Sie verstehen mich, ja? Ja. Dann ist der Friede in kürzester Zeit völlig gesichert. Ach. Wo gehen wir eigentlich hin? Gott sei Dank. Bitte? Zu Professor Altetting. Ah! Er wollte mit Ihnen noch ein paar technische Dinge besprechen, die den Ablauf der Veranstaltung betreffen. Wie lange ich den guten Altetting schon nicht mehr gesehen habe. Er war zu meiner Zeit Assistent meines Doktorvaters. So. Vielleicht sollte ich ihm eine Flasche Wein mitbringen. Gibt es hier ein Weingeschäft? Nicht, dass ich wüsste. Hier, der Supermarkt hat aber auch Wein. Zum Frieden sind es nur zwei Schritt, ist jetzt übrigens im 350.000. Die Taschenbuchausgabe nicht mitgerechnet. Zurzeit auch eine Ausgabe von Der Friede, nur ein Katzensprung. Oh, ja. Im nächsten Jahr will er auf jeden Fall zufrieden sind es nur zwei Schritt herausbringen. Mit der Tatjahrhunde. Ja. Wir müssen einen Wagen nehmen. Selbstverständlich. Auf das noch. Passen Sie doch auf. Ja, Entschuldigung, bitte, ja. Wo war ich da, ja? Die Pravda hat vorige Woche ein ganzes Kapitel aus Zum Frieden sind es nur zwei Schritt herausgebracht und abgedruckt. Das hat doch selbst das Pentagon gestaunt. Herr Professor, ich glaube, wir müssen hier hin. Wohin, bitte? Hier. Ah, ja. Können Sie mir nicht mal diesen komischen Wagen abnehmen hier? Der rattert ja irgendwie. Sehen Sie mal. Ja, da steht ja der Wein. Lassen Sie mich doch mal durch, ja? Sie sehen doch, dass ich hier stehe. Dann gehen Sie doch weiter. Herr Professor, ich glaube, wir müssen hier im Uhrzeigersinn durch, sonst haben wir zu viel Gegenverkehr. Wir müssen an der Fleischtheke entlang. Ja, nein, ich will ja kein Fleisch, ich will Wein. Herr Gott, das ist entsetzlich hier. Passen Sie doch auf. Also entschuldigen Sie, der Kerngedanke war ja bereits in meinem ersten Buch, der Friede ist nichts Metaphysisches, sondern er hat etwas mit Strategie zu tun. Also lassen Sie sich auch Gesetzmäßigkeiten herausfinden. Mhm. Der Friede ist machbar. Kann man diesen Karren nicht mal abstellen? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Machen Sie, ja, hier, da ist er ja. Genau der, den ich suche. Den habe ich auch schon mal Pierre Ponton geschenkt, als er noch Attaché in der Botschaft war. Er war damals schon ein sehr, sehr fähiger Mann. Er hat meine Bücher immer sehr positiv in den Fachzeitschriften besprochen. Ja, wo ist denn hier eigentlich die Kasse? Passen Sie doch gefälligst auf, wo Sie hingehen. Nein, ja. Das ist zum wahnsinnig werden. Wo ist der Professor? Halten Sie doch eben mal die Flasche herausgekehrt. muss man irgendwie herausholen. Sie müssen sich aber in der Reihe anstellen, junger Mann. Ja, gar nicht hinhören. Heute Nachmittag werde ich zum Frieden sind es nur zwei Schritt noch ausführlich interpretiert. Sie sollen sich in der Reihe anstellen, wie jeder andere auch. Meinen Sie, ich hätte keine Ohren? Dann stellen Sie sich gefälligst in der Reihe an, ja? Halten Sie doch Ihren Mund. Jeder muss sich hier in der Reihe anstellen. Hier gibt es keine Ausnahme, auch für Sie nicht. Kümmern Sie sich lieber um sich selbst. Und außerdem habe ich nur einen Teil. Wie viele Teile Sie haben, interessiert uns überhaupt nicht. Wissen Sie, dass Sie mir auf die Nerven gehen? Wollen Sie sich etwas Gutes? Professor, ich sag gar nichts. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nicht gleich in die Reihe gehen, dann ist hier aber was los. Ich warne Sie, fassen Sie mich nicht an. Stellen Sie sich sofort hinten in der Reihe an. Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, erleben Sie Ihr blauen Wunder. Das möchte ich ja mal sehen. Nehmen Sie Ihre schmutzigen Hände weg. Gehen Sie in die Reihe. Jetzt reicht es mir. Das, Professor, das ich hätten Sie nicht machen dürfen. Lass ihn. Halt du dich daraus. Geben Sie mir meine Flasche zurück. Gehen Sie in die Reihe zurück. Nein. Also bitte, bitte, wie Sie wollen. Jetzt reicht es mir. Platz. Ist das Ihr Wagen? Bleiben Sie von meinem Wagen. Werden wir ja sehen. Professor, ich bitte Sie. Mutter. Herr Professor. Mein Gott, Herr Professor. Tomatensuppe. Verschwinden Sie, Sie hässliche Ratte! Professor, die Friedensforschung, Ihr Vortrag... Ich hab euch alles erledigt! Entspannen Sie. Entspannen Sie sich. Nach dem Angriff... How can you leave me standing alone in a world that is so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father too old. Maybe I'm just like my mother. She's never said it. Oh, 2 mal 4 ist 8. 4 plus 5 ist 9. 1 plus 4 sind 5. 8 mal 8 ist 64. 3 plus 4 sind 7. 25 plus 25 ergibt 50. 19 plus 9 ist 28. 9 mal 5, 3 mal 12 ist 36. 7 mal 4 ist 15. 18 plus 16 sind 64. 3 mal 9 gleich 81. Die Wurzel aus 9 ist die 3. Musik aus Flingern Nord. Mit uns können Sie rechnen. Hast du gesehen, Strzelski? In Dortmund haben die Leverkusener gewonnen. Da hat den noch nicht mal der Bellarabi genutzt. Bellarabi, den kenn ich nicht. Solltest du aber, das ist der bestaussehendste Spieler bei Bayern. Bellarabi, jetzt sagt doch schon der Name, dass der gut aussieht. Sonst hieß der ja Kohlrabi. Also ich finde, in den letzten Jahren gibt es immer ausgefallenere Namen bei den Fußballern. Früher hießen die Fischer, Seeler oder Müller, aber allein in Mainz schon die Torhüter. Wettklo oder Karius. Da denkt man ja unwillkürlich an ein Geschäft und an den Zahnarzt und dann noch dieser Verteidiger, Fati. Die wollten ja auch noch die Mutti verpflichten. Da hast du völlig recht, Machta. Das geht alles zu weit, viel zu weit. Auch wenn man in Düsseldorf Fan von Borussia Dortmund ist, muss man nicht gleich eine Straße danach benennen. Welche Straße denn? Na, die Witzelstraße. Ach, Herbert. Mal ganz ehrlich, warum nicht Adolfstraße? Ach, Herbert. Ach, Herbert. Du eine Schrippe, du. Thank you. tried to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always. Meinen Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Da nehme ich lieber Hackmack. Hunkmuck. Heckmack. Hackmack. Heckmack. Hunkmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Hunkmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flingern Nord. Oh yeah. Schon wieder. Na, hier im Arbeitszimmer, Olle. Guten Abend, gnädige Frau. Herbert, wie sieht es denn hier wieder aus? Was machen die ganzen Playboy-Artikel mit den ausgeschnittenen Busen auf dem Boden? Mach da. Strzelczewski hat eine Weltsensation erfunden, die demnächst ja im Pearl-Katalog erscheint. Eine automatische Busenschere? Falsch, Martha. Es geht hier um den immer mehr gefährlichen Autoverkehr. Ah. Da brauchst du im Rahmen der zweiten industriellen Revolution eine neue Hupe, beziehungsweise zwei neue Hupen. Und nun habe ich die Lösung gefunden, gnädige Frau. Strzelczewski wurde durch die Hupen im Playboy inspiriert. Mach da, der Sexpartner weiß automatisch, wo die Hupen sind und muss nicht lang danach suchen. Und deswegen gibt es ab sofort die Ultraschallhupe. Die Ultraschallhupe. Pass auf, Strzelczewski, bitte betätige die Hupe. Aber man hört ja gar nichts, Herbert. Genau, das ist umweltfreundlich und schont die Nerven als besonderer Service. Du kannst einstellen zwischen 25.000 und 40.000 Hertz. 25.000 bis 40.000 Hertz? Das hört ja noch nicht einmal ein Säugling. Es ist eben auch eine kinderfreundliche Hupe, gnädige Frau. Eine Hupe, die kein Mensch hören kann? Was ist dann der Sinn? Mach da, wenn du mit der Ultraschallhupe hupst, kommst du deiner Pflicht als verantwortungsbewusster Autofahrer nach und schonst gleichzeitig die Nerven der anderen Verkehrsteilnehmer. Aber man hört das Hupen nicht. Aber, immer hast du was zu meckern. Den machst du eben die Seitenscheibe runter und brüllst dem anderen etwa zu. Zum Beispiel Armleuchte. Oder du blöder Ochse. Oder du Idiot. Oder du Herbert, Heini. Du hast eine Schrippe, du. Ach, Herbert. Ach, Herbert. So, ihr rüben Süßchen, so schnell kann eine schon vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sw@duesselwelle.de oder an katalamonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man es lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Nächste Woche empfängt euch an gleicher Stelle Tony Walker mit Fauna und Flora aus Düsseldorf. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken, was Gutes kommt wieder. Das ist bestimmt. Tschüss. Tschüss. time, Fanny.